zu Nag. Maulen, Nörgeln, Meckern, Keifen. Nag als Substantiv heißt unter anderem Nervensäge. Cabaret Voltaire Säge Nerven, 1979 mit Nag, Nag, Nag. Die Elektro-Punk-Band aus Sheffield nennt sich nach dem Cabaret Voltaire, das heute vor 100 Jahren in Zürich eröffnet wurde. Nag, Nag, Nag. Drei Silben mit A, wo ist der Sinn? Da, da, da. Drei Silben mit A, wo ist der Sinn? Als Trio 1982 Da, Da, Da veröffentlichen, ist klar, Da, Da, Da ist Da, Da. Überhaupt werden die späten 70er und frühen 80er gerne als Blüte des Dada-Pop gelesen, mit der Neuen Deutschen Welle und den genialen Dilettanten. Nicht überzeugt von der Dada-Pop-Theorie ist Jörg Heiser. Der Berliner Kritiker hat gerade ein Buch geschrieben, Doppelleben, Kunst und Popmusik. Darin taucht Dada ganze 6-mal auf 600 Seiten. Die Genealogie von Dada im Pop der 80er Jahre aufzusuchen, ist vordergründig betrachtet vielleicht naheliegend. Aber so ganz direkt ist die Verbindung dann vielleicht doch nicht. Nehmen wir als Beispiel das Stück Grünes Winkelkanu von Palais Schaumburg. Holger Hiller, der das getextet hat, hat sich wahrscheinlich eher an der sogenannten Cut-Up-Technik, die William Burroughs entwickelt hat, orientiert als meinetwegen an Hugo Ball oder Kurt Schwitters. Ich denke, dass diese Einflüsse eher sozusagen indirekt in die Gegenwart hinweisen. Dada zeichnete vielleicht historisch vor allem aus das, was Hugo Ball 1916 im Cabaret Voltaire gemacht hat. Sich auf eine Bühne zu stellen und schwer zuzuordnende Laute von sich zu geben. Diese Lautgedichte verlagern den Akzent von Botschaft und Sinn auf die Gegenwärtigkeit desjenigen, der da auf der Bühne steht, der sich blamiert, der sich über sich selber sozusagen lustig macht und damit zugleich über die Anwesenden. Diese indirekte Wirkung von Dada auf den deutschsprachigen Pop der 80er bestätigen zwei Protagonisten der Neuen Deutschen Welle. Holger Hiller, Texter und Sänger von Palais Schaumburg. Über Dada habe ich einiges gelesen, nachdem viele meinten, ich sei dadurch beeinflusst. Ich las zum Beispiel Interviews mit Marcel Duchamp, den ich immer ganz sympathisch fand. Dabei blieben einige seiner Sätze bei mir hängen. Zum Beispiel, der kreative Akt wird nicht nur vom Künstler geschaffen, die Außenwelt fügt ihren Beitrag hinzu. Ähnlich wie Hiller beurteilt Moritz Reichelt den Einfluss von Dada. Als Moritz Rrr schuf Reichelt mit der Düsseldorfer Band Der Plan einen lustigen Aufruf zum zivilen Ungehorsam. Warum nicht bei Rot gehen? Warum nicht bei Grün stehen? Warum nicht bei Rot gehen? Warum nicht bei Grün stehen? Fragt Der Plan. Der Ampelsong unterläuft die schlichte Schwarz-Weiß-Logik der alten Bundesrepublik und veralbert gleichermaßen deutschen Kadavergehorsam und linkes Rebellenpathos, das noch den läppischsten Regelverstoß zum politischen Akt hochjuckst. Dada war für den Plan eigentlich keine explizite Quelle, sagt Moritz Reichelt. Wir haben uns als Surrealisten bezeichnet. Allerdings ist der Unterschied historisch gesehen eigentlich nicht groß. In beiden Strömungen geht es darum, die Sprache oder auch bildliche Festlegungen auseinanderzunehmen und wieder neu zusammenzusetzen. Bei Dada und Pop fällt mir natürlich David Byrne ein. Sein Titel Stop Making Sense klingt ja wie das reinste Dada-Manifest. Lupenreiner Dada ist der erste Song auf Fear of Music, dem Album, das David Byrnes Band Talking Heads 1979 mit Brian Eno produziert hat. Abimberi glasala grandrit oder so ähnlich. David Byrne singt Hugo Balls Lautgedicht Gajiberi Bimba von 1916. Für alle, die es nach Sinn verlangt oder Hinweisen darauf, was man wohl von der Reise, die man mit dem Absenken der Nadel am Plattenspieler angetreten hat, erwarten kann, gibt es einen linken Haken Marke Dada vor die Kinnlade. So der amerikanische Schriftsteller Jonathan Lethem in seinem Buch über Fear of Music. 1981 gehen David Byrne und Brian Eno den Schritt von der Hommage auf Dada zur Adaption der Methode Dada. Auf ihrem Album My Life in the Bush of Ghosts verarbeiten sie Found Objects, gefundene Objekte. Stimmen von Predigern, libanesische und ägyptische Sänger, Radioschnipsel, die Eno aufgenommen hatte. also akustische Readymades im Geiste von Marcel Duchamp, eine der Schlüsselfiguren des Dadaismus. Aber vielleicht ist das wieder eine von diesen geschichtlichen Hauruck-Analogien, die immer herangezogen werden, wenn etwas Neues erklärt oder wegerklärt werden soll. Gab es da nicht eine britische Band, die sich Cabaret Voltaire nannte? Hatten die Talking Heads nicht? Der Kritiker der Hauruck-Analogien hat ein ganzes Buch über die Analogien und eben Nicht-Analogien von Dada und Punk geschrieben. Quasi die Punk-Geschichte nochmal mit Dada im Gepäck rekapituliert. Sein Name ist Grail Marcus. In seinem Buch Lipstick Traces von Dada bis Punk schließt er die Sex Pistols mit dem Zürcher Cabaret Voltaire kurz. Wie Dada zerstört Punk zunächst eine Tradition, um gleich eine neue zu begründen. So ideenreich wie indizienreich weist Grail Marcus nach, dass Dada und Punk viel mehr miteinander zu tun haben, als ihnen selbst bewusst ist. Unbewusstes zutage fördern, auch eine Qualität von Dada und von Pop.